Hallo, hier ist Luca Etter, ihr hört das Wölfe-Radio. Wölfe-Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Hallo liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, pickepacke volles Programm im Zeichen der Fans mal wieder. Denn ich bespreche die aktuelle Lage beim VfL mit jemandem, der ganz weit weg wohnt, nämlich in Dublin, Irland. Arne ist VfL-Fan. Wie das alles zusammengeht, das haben wir besprochen. Und dann ist Bernd Michaelis zu Gast. Er war Einlaufkind am Wochenende. Das Besondere, Bernd ist 72 Jahre alt. Wie das war, das besprechen wir auch. Und dann ist natürlich auch noch das Spiel gegen die Bayern Thema. Im Blickpunkt. Jetzt ist für ihn also einer der Lieblingspositionen, weil er den Ball aufs Tor schneiden kann, so in den Raum zwischen Abwehr und Torwart. Der Ball geht von rechts rein und er ist gefährlich und da sind gleich Tor, Tor, ja, 1-0. Ja, das sah sehr, so. sehr komisch aus, weil gleich drei VfL-Spieler im Strafraum ja, waren. Ja, die Bremer sind stehen geblieben und wir sind im richtigen Moment gelaufen. Man wartet ja heutzutage immer noch ein bisschen, weil man denkt, also das so komisch aussieht, dann ruft vielleicht nochmal einer aus Köln an. Nein, da rief keiner mehr aus Köln an und dann stand es auf einmal 1-0 für den VfL Wolfsburg im Spiel gegen Bremen. Und das hat auch unsere Kommentatoren so ein bisschen überrascht, hatte ich den Eindruck. Pierre Littbarski, das erste Mal mit dabei, also echter Weltmeister bei Wölfe Radio Arena Live als Co-Kommentator. Und mein Kollege André Vogt, ja, der kam die Flanke rein oder der Freistoß und dann war Brooks da. Und in der Zeitlupe hat man gesehen, ja, durchaus abseits verdächtig. Also da konnte man auch mal drüber diskutieren, ob das alles so seinen Gang genommen hat oder seinen richtigen Gang genommen hat. Aber ja, Brooks offensichtlich nicht im Abseits und die anderen wurden als passiv gewertet und dann steht es da mal ruckzuck 1-0. Aber letztendlich doch, glaube ich, auch für einige Leute dann überraschend gewesen in dieser Situation. Nicht vom Spielverlauf her, wie ich fand, denn dann hat sich der VfL tatsächlich ja belohnt für eine gute erste Halbzeit. Also Bremen stand ja quasi nur hinten drin, aus meiner Sicht. Der Bruno Labbadia nochmal betont, das ist ein großes Kompliment für den VfL, dass eine Mannschaft, die ja auf Ballbesitz aus ist, eigentlich wie Werder Bremen und auch spielerische Akzente setzen will, sich eigentlich ja gar nicht am Spiel beteiligt und nur darauf aus ist, den ja, Spielfluss des Gegners zu zerstören. Also insgesamt eine ja, gute Leistung des VfL Wolfsburg in der ersten Halbzeit, haben die Tore ein bisschen gefehlt, vielleicht auch der letzte Pass im letzten Drittel so ein Stück weit, das kann man glaube ich ja unterstreichen. Aber dann hat man das Tor gemacht in der zweiten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit und da, liebe Freunde, da ist es mir so aufgefallen, dass so ein Ruck durch die Mannschaft ging, aber leider nicht im positiven Sinne, sondern ich glaube, man hat so gedacht, ach ja, gut, jetzt ist das 1-0 gefallen, die waren nicht besonders gut in der ersten Halbzeit, das läuft jetzt mal so weiter. Und genau das war aus meiner Sicht der Fehler. Man hat so versucht, den Gang rauszunehmen, man hat versucht, so ein bisschen das ja, zu verwalten, man hat dann versucht, den Konter zu setzen. Hätte ja auch fast funktioniert, also wenn ich an Felix Klaus denke, der hat ja dann sozusagen das 2-0 da auch auf dem Fuß gehabt, beziehungsweise dann insgesamt, dass der VfL dann 2-0 in Führung hätte gehen können. Also es hätte auch durchaus klappen und funktionieren können, aber durch die ja, passivere Spielweise in der zweiten Halbzeit und weil Werder natürlich dann auch ein bisschen mehr riskiert hat, nicht zuletzt mit der Einwechslung von Pizarro. Schön, den alten Mann übrigens nochmal spielen zu sehen. Sehr, sehr interessant, dass da ja die Statik von dem Spiel sich nochmal verändert, obwohl der Junge da so ja doch auch ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Aber das war schon ja ein Anspielpunkt und Zielspieler da von den Bremern. Und ja, nicht umsonst ist dann auch der Ausgleich noch gefallen, was natürlich dann auch ein bisschen ärgerlich gewesen ist, wie man auch sehr deutlich nochmal von Pierre Littbarski und von André bei Wölfe Radio Arena live hören kann. Nächste Flanke schauen, was Kruse da, Tor! Das war natürlich ja, im besten Fall unnötig. Flanke aus dem Halbfeld. Und Kruse entwischt da, ich weiß gar nicht, wer es war. Ja, gegen William. Das war ja in der Vergangenheit schon immer mal ein Problem, das Reinrücken, dass im Rücken einer reingeht. Und Kruse darf es natürlich im 16er nicht alleine lassen. Ja, natürlich völlig richtig analysiert von Litti, der übrigens sehr mit Fachwissen auch nochmal geglänzt hat am Samstag, wer es hören konnte und es nicht ins Stadion, am Samstag, am Sonntag, der es gehört hat, der es nicht ins Stadion geschafft hat und bei Wölfe Radio Arena Live mit dabei gewesen ist. Also gelungenes Debüt von Litti am Mikrofon, wie ich fand, und hat sehr viel Spaß gemacht. Also die beiden hatten durchaus auch ihre Freude, auch wenn es dann am Ende nur 1-1 ausgegangen ist. Aber ja, lass uns nochmal auf das Spiel letztendlich nochmal genauer drauf gucken. Da bleibt die Lenny-Serie sozusagen bestehen. Ich mache mir da immer so mittlerweile so einen kleinen Spaß draus, weil ich ja die These aufgestellt habe, der VfL Wolfsburg gewinnt nur seine Spiele, wenn er mehr läuft als der Gegner. Und siehe da, schon wieder ist es so gewesen. VfL Wolfsburg mit einer Laufleistung von 116 Kilometern gegen Werder Bremen, Werder aber mit 120. Jetzt will ich sagen, 116 ist durchaus ordentlich, gar keine Frage. Auch die anderen Zahlen, die stimmen da. Auch mit 82% Passquote, 59% Ballbesitz, eine sehr, sehr gute Zweikampfquote vom Zweikampfquote vom VfL, 58%. Also das ist eigentlich ein Spiel gewesen, was man durchaus hätte auch für sich gestalten können, wenn man nicht diesen Bruch drin gehabt hätte. Und dann hätte man vielleicht auch dieses Heimspiel für sich siegreich gestalten können. Das sind so Punkte, ja, ein bisschen ärgerlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ey Leute, 39 Punkte, da wollen wir jetzt auch mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Am Ende waren wir dann auch nicht zwingend genug, um das Spiel dann nochmal sozusagen tatsächlich zu drehen und nochmal ein 2-1 dann vielleicht auch nachzulegen gegen die Bremer. Ja, das ist halt so ein Ding, wo man dann vielleicht mit einem 1-1 mal leben muss. Ich habe eben schon angesprochen, gehabt. Felix Klaus hat ja sein Startelf-Debüt gegeben. Ist ja nicht selbstverständlich für einen Spieler, der auch so lange verletzt war. Klar, der muss rangeführt werden. Da klappt auch nicht alles. Das ist vollkommen klar. Trotzdem, letztendlich hat er sich ja total bemüht, da reinzubekommen. Hat auch sehr, sehr gekämpft. Also sehr gute Zweikampfquote. 55% hat er abgeliefert. Eine Passquote von 65%. Ja, da sieht man dann schon, da fehlt so ein bisschen die Spielsicherheit. Vielleicht auch das Eingebundensein. Da geht durchaus mehr, glaube ich, auch von Seiten von einem Offensivspieler, der dann ja auch die Mitspieler da auch, ja, einsetzen muss und dass man auch dann entsprechendes Zusammenspiel hat, gerade im Spiel dann auch nach vorne, da geht, glaube ich, natürlich ein bisschen mehr. Ja, und Laufleistung mit 11 Kilometern bis zur, ja, Auswechslung, wo er dann ja auch platt gewesen ist, absolut in Ordnung, also hat sich auch voll reingehangen, das ist soweit auch in Ordnung. Einen anderen Spieler müssen wir auch nochmal drauf gucken, unseren Torschützen, Jay Brooks, ja, eine absolute Waffe da vorne drin, wenn denen die Bälle mal so kommen, Kopfbälle, durchaus ja ein Monster da vorne drin, aufgrund seiner Größe und seiner Körperstatur. Das ist natürlich eine super Geschichte für ihn, dass er auch wieder da getroffen hat. Überhaupt Jay Brooks mit leichten Abstrichen sowieso einer der Besten in den vergangenen Wochen, wie ich fand. Und er hat auch gut abgeliefert, Zweikampfquote 50%, aber die Passquote 89%, sehr, sehr sicher. Über 10 Kilometer gelaufen und ja, hat zweimal aufs Tor geschossen, davon einmal getroffen. Ja, insgesamt also auch eine solide Leistung da von Jay Brooks. Was ich im positiven Sinne besonders bemerkenswert fand, war die Tatsache, dass sich die Mannschaft offensichtlich durch die Diskussionen, die es da bei uns gegeben hat, rund um Bruno Labbadia und Jörg Schmadtke nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Ich will das gar nicht alles weiter nochmal aufarbeiten, wird sowieso zu viel geschrieben in dem Zusammenhang, wurde auch viel gesagt und viel geredet und gab ja auch die entsprechenden Reaktionen darauf, in die eine oder in die andere Richtung. Und Jörg Schmadtke hat es gesagt, also er hätte lieber ein bisschen Blödsinn erzählt, wenn er das gewusst hätte, was da draus gemacht wird. Ja gut, das kann natürlich auch nicht der Weg sein, da jetzt irgendwie bewusst Blödsinn zu erzählen, aber ich weiß natürlich, wie er das gemeint hat. Ja, ist im besten Fall eine unglückliche Situation, wie sie da entstanden ist, glaube ich, mit der Diskussion, weil so, wenn man so ein bisschen die Medienlandschaft kennt, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht unbeantwortet bleibt, wenn ein Trainer so Erfolg hat und dann ja den Vertrag nicht automatisch verlängert bekommt, in Anführungsstrichen. Wenn man das aber zum Beispiel zu früh macht, sieht man ja auch zum Beispiel auf Schalke, wie das der Fall ist, ja, eine gute Saison gespielt und Tedesco verlängert bis 2045, glaube ich, oder so. Und da ist dann auch wieder Chaos. Also so den richtigen Königsweg gibt es da, glaube ich, nicht. Da muss letztendlich auch das Vertrauen in die Vereinsführung da sein, dass man da die richtige und zukunftsweisende Entscheidung trifft, beziehungsweise das dann auch entsprechend vertritt nach außen und verkauft. Aber es ist ja in Anführungsstrichen noch gar nichts passiert. Also wenn beide Seiten sagen, wir reden Ende März, April irgendwie miteinander und dann gucken wir mal, wie es ausschaut, ja, dann ist das zwar für alle Beteiligten drumherum ein bisschen merkwürdig, aber ja, wenn man sich darauf geeinigt hat, ist das, glaube ich, so. Auf der anderen Seite, und da muss man natürlich dann gucken, wird da die Unruhe reingetragen in die Mannschaft? Das habe ich nicht erkennen können. Im Gegenteil, sehr dominanter Auftritt gegen Werder in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, in der zweiten ein bisschen nachgelassen. was das angeht. Aber ich habe nicht erkennen können, dass das massivst in den Köpfen der Spieler da vorgegangen ist. Natürlich werden sie jetzt dann auch immer wieder mit den Fragen da konfrontiert, welche Auswirkungen das hat. Wie gesagt, will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Also ich bin da frohen Mutes auch für die kommenden Wochen, dass das eben keinen Einfluss großartig hat auf die Mannschaft, weil die hat natürlich jetzt auch Ziele. Ich meine, man sieht 39 Punkte, Schlagweite, Europapokalplätze, ein ganz anderes Gefühl, Fußball zu spielen. Maximilian Arnold hat es jetzt nochmal aktuell gesagt, auch in einem Interview, macht viel mehr Spock und macht viel mehr Spaß. Ja, ist ja klar, wenn du erfolgreich bist, dann läuft es ein bisschen wie von selbst. Bei ihm läuft es ja auch besser, darf man ja auch nicht unterschätzen. Bei so einem jungen Spieler, der Max, ist ja immer noch 24 oder so, da kann man ja auch immer noch dazulernen, in Anführungsstrichen. Genauso wie Wout Weghorst ja auch mal betont. Glückwunsch übrigens, Wout, zur Nominierung für die holländische Nationalmannschaft hast du dir wirklich verdient. Du bist mein Lieblingsspieler in dieser Saison, kann ich ganz, ganz offensiv mal so sagen. Komme auch nachher nochmal drauf im Laufe der Sendung. So einen kleinen Spaß erlaubt, in Anführungsstrichen, mit dem Wout. Aber alles natürlich im positiven Sinne. Aber um das nochmal abzuschließen, Diskussion um Bruno Labbadia und die Zukunft und so weiter und so fort, da sollten wir uns auch jetzt großartig nicht mit befassen, so haben wir eh nicht in der Hand. Und wenn die Mannschaft weiter so agiert und auch ja mit dem gewissen Selbstbewusstsein, mit dem Selbstverständnis und der Zielsetzung, da jetzt auch das Maximum rauszuholen aus dieser Saison, dann sollten wir uns da ja auch erstmal aus meiner Sicht darauf konzentrieren und jetzt nicht zu weit da in die Zukunft gucken. Wer weiß, was da im Sommer ist, das werden wir dann mal sehen und hoffentlich können wir dann noch einen guten Saisonabschluss hinlegen. Ebenfalls sehr positiv ist mir aufgefallen die Geschichte mit Grafit. Ja, also den haben sie ja überall durchgereicht in der Stadt. Also das war eine ganz, ganz tolle Geschichte, fand ich. Hat wirklich auch an alle beteiligten Fans und so weiter gedacht. Und Graffa mit einer Seelenruhe. Ich habe ihn dann selber noch nach dem Spiel gegen Bremen kurz getroffen. Das erste Mal, dass ich mache sonst keine Spielerfotos oder ehemalige Spielerfotos, aber er hatte mich so nett gefragt und ob ich nicht. Nein, Spaß. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er mit mir ein Foto macht. Und aber ganz, ganz sympathischer Kerl, mit einer Seelenruhe da die Autogramme geschrieben und war zu allen freundlich und so weiter. Richtig tolles brasilianisches, sonniges Gemüt. Und ja, im Zuge des Meisterjubiläums in diesem Jahr natürlich eine tolle Geschichte, dass er nochmal da war und sich dann nochmal gezeigt, dass er auch filmisch begleitet worden. Da werden wir sicherlich auch noch in den kommenden Wochen einiges sehen. Also, das wird eine tolle und schöne Geschichte dann auch hoffentlich im Frühsommer, wenn wir dann die 10 Jahre Meisterschaft noch mal ein bisschen feiern können. Also das war eine super Nummer. Also wenn wir dann noch gewonnen hätten gegen Bremen, das wäre eine astreine Geschichte gewesen. Das Wochenende, glaube ich, nicht schöner ausklingen können. Ja, so müssen wir mit dem 1:1 leben. Und über die aktuelle Situation beim VfL möchte ich aber auch trotzdem noch mal reden mit meinem ersten Gast. Wir sind die Wölfe. Ja, und hier im Wölferadio habe ich es mir auch zur Gewohnheit gemacht, ganz, ganz liebe und ganz, ganz besondere Gäste einzuladen, insbesondere wenn sie nicht aus Wolfsburg und Umgebung kommen, sondern tatsächlich auch im Ausland sind und dort ja dem Verein trotzdem die Treue halten. Und einer ist heute dann mal wieder zu Gast bei mir und das ist der Arne. Und den Arne erreiche ich via Skype in Irland. Hallo Arne. Hallo Lenny, ich grüße dich. Ja, geilomat. VfL-Fan im Ausland, in Irland. Ist natürlich die Frage, wie kam es denn dazu, erstens? Und ja, wie hat sich nach Irland verschlagen, zweitens? Und wie verfolgst du denn da überhaupt die Spiele, drittens? Also als allererstes muss ich dir erstmal ein Riesenkompliment machen für den Podcast. Also ich bin ein großer Fan. Dankeschön. Ich höre sehr, sehr gerne zu. Das ist sehr unterhaltsam, es ist lustig. Und man bleibt wirklich auch aus der Entfernung auf dem Laufenden. Also erstmal dafür herzlichen Dank, dass wir auch als Wölfe-Fan, wenn man nicht in Wolfsburg wohnt und zu den Spielen gehen kann, so auf dem Laufenden gehalten werden kann. Also das ist schon mal klasse. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Also ich sage eher Dankeschön fürs Zuhören, sagen wir es mal so. Sehr gerne. Nee, du, also das ist im Grunde genommen, also ich bin in Wolfsburg groß geworden und natürlich seit direkt zum VfL, das ging 94 los. Und aber dann 2000 bin ich dann aus Wolfsburg weg. Und bin dann über Köln und London jetzt mittlerweile in Dublin gelandet. In Dublin bin ich berufsmäßig hier. Also ich arbeite für eine bekannte Suchmaschine. Keine Schleichwerbung, aber Bing ist es nicht, sagen wir mal so. Die einzige Suchmaschine, die zählt auf dieser Welt, habe ich das Gefühl. Richtig, ja, kann man schon so sagen. Und ja, also wegen dem Wetter bin ich nicht umgezogen, sagen wir es mal so. Aber natürlich, ich verfolge weiterhin die Spiele vom VfL und das ist aus der Entfernung, wie ich schon gesagt habe, natürlich relativ schwer. Ich kann die Spiele nicht live schauen, aber da gibt es natürlich verschiedene Podcasts. Du hast da deinen prima Podcast, da gibt es noch ein paar andere. Und natürlich Bundesliga-Konferenz versuche ich natürlich auch noch auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, du kannst das bewegt, aber trotzdem irgendwie gucken. Also dich erreichen schon Bilder da letztendlich. Nein, also so auf YouTube, ne, da gibt's so, da kann man so ein paar Links schauen, ne, wo man so ein paar Mal die Spielzusammenfassung bekommt. Das geht schon, aber ansonsten ist alles sozusagen übers Radio, wenn man so will. Also, aber ich ist ja nicht nur das, auch, ich lese natürlich auch kicker.de, also ich versuche so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Also das auf jeden Fall. Gut, also einer derjenigen, der hoffentlich auch immer Wölfe Radio Arena live hört, um nochmal Werbung zu machen. Ja, da bin ich sehr dankbar für, weil da bin ich wirklich, da habe ich das Gefühl, man ist wirklich etwas näher dran. Ne? Bei der Bundesliga-Konferenz, ne, wie es so ist, ne, Wolfsburg ist leider nicht die beliebteste Mannschaft der Welt. Und das merkt man dann auch, ob man jetzt bei NDR 2 oder WDR 2 oder was weiß ich wo übers Radio einschaltet, da wird Wolfsburg relativ wenig übertragen. Ja? Also da fokussieren die sich eher auf die anderen großen Clubs, was relativ schade ist. Seit wann bist du VfL-Fan? Kannst du das noch beziffern mit einem Spiel? Und wann hast du denn das letzte Mal ein Spiel live sehen können überhaupt? Ha, ja, also das erste Spiel, das weiß ich noch ganz genau, das war, ich weiß nicht mehr, die Saison, das war ein Spiel gegen St. Pauli, da war St. Pauli kurz vorm Aufstieg. Das ist sehr lange her, glaube ich. Ja, das war so Anfang der 90er und das weiß ich noch ganz genau, das war, da wollte mein Vater wollte ins Stadion, der war dann auch nie, aber das war halt so ein großes Spiel. Und da sind wir hin und ich habe von Fußball wirklich keine Ahnung, habe gedacht, okay, irgendwas müssen wir jetzt hier, ne, Grünes oder so, und da hatte ich irgendwie so ein Handtuch vom VfL Wolfsburg, frag mich nicht wieso, und das habe ich mir dann umgehangen und bin dann mit dem Handtuch ins Stadion und Wolfsburg hat das Spiel sogar gewonnen, ich glaube es war sogar ein 4-1, also war relativ, und ich war natürlich dann direkt hin und weg total begeistert, und dann von da ging es ja immer weiter, da war Sigi Reich war damals noch dabei, ne? Und dann fing es ja dann an, 95 Pokalfinale, auch schon eine gute Saison gespielt und dann 97 die Krönung mit dem Aufstieg. Also und dann hatte ich dann, bis ich dann weggezogen bin, auch Dauerkarte im alten Stadion noch. Und wann kannst du mal, oder wann hast du das letzte Mal ein Spiel live gesehen vom VfL? Wie geht das? Ja, das ist schwer. Jetzt muss ich überlegen, weil ich das letzte Mal im VfL-Stadion war. Also ich war, also meine Frau, die ist halt Engländerin, kommt vor, ja. Interessiert sich auch für Fußball, oder? Begrenzt, sagen wir mal so, begrenzt, ja. Also wenn England spielt, ist sie natürlich dann für England. Obwohl ich muss auch ehrlicherweise sagen, 2014... hat sich England dann nicht gerade mit Ruhm bekleckert und hat sie dann mit Deutschland gehalten, was natürlich super war. Aber das ist dann leider nach hinten losgegangen. Letztes Jahr, als Deutschland sich blamiert hat, musste ich dann zu England halten. Aber na gut. Okay, so gleicht sich das dann mal aus. Ne? Ja, also wir waren, also kurz, wir haben vor anderthalb Jahren geheiratet und bevor wir geheiratet haben, habe ich gesagt, so, du musst auf jeden Fall nochmal mit ins Stadion. Und das war 2017 im Mai letztes Heimspiel war es, glaube ich, gegen Stuttgart. 1-1 Mario Gomez. War wirklich ein Kampfspiel, war nicht gerade wo sie sich dann auch für den VfL verliebt hat, sagen wir mal so, aber das war das letzte Mal, also schon ein bisschen länger her. Dann lass uns von länger her mal auf die aktuelle Lage beim VfL kommen, das verfolgst du ja zumindest aus der Ferne. Wie schätzt du das momentan ein beim VfL, so insgesamt, also was du auch mitbekommst? Also ich denke mal, wir können mit dieser Saison absolut zufrieden sein. Also wenn mir vor der Saison jemand gesagt hat, wir spielen um die Europapokalplätze mit, dann hätte ich das mit Kusshand genommen. Also das ist ja wirklich gigantisch. Also ich hätte mir eigentlich so ein graues Mittelfeld geträumt, ja, wo man nicht wirklich bis zum letzten Spieltag mitzittern muss, sondern einfach so, ne, was relativ langweiliges, da wäre ich schon mit zufrieden gewesen, dass es jetzt um die Europapokalplätze geht, das ist ja gigantisch. Und das hat natürlich auch, also ich muss auch ganz ehrlich, ich muss Abbitte leisten, also ich habe, als der Bruno Labbadia gekommen ist, habe ich gedacht, um Gottes Willen, also ich glaube nicht, dass das was wird. Also ich habe ihm keine Chance gegeben. Und wie er das wirklich umgedreht hat, da muss man ihm wirklich sehr viel Lob geben. Also da muss ich sagen, das war wirklich, das ist gigantisch. Weil wenn du dir die Spiele anguckst, das sind jetzt, die sind ja nicht wirklich als Stars nach Wolfsburg gekommen. Also die kannte ich meine, die kannte von uns keiner wirklich, ne? Also Weghorst und Roussillon und so weiter, die kannte man eigentlich nicht. Aber wie die eingeschlagen haben oder wie er die auch entwickelt hat, das ist wirklich Bombe. Also man kann wirklich zufrieden sein. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass es nach Europa geht und mit ein bisschen Glück, wer weiß, irgendwo in England. Spielen in Irland oder so. Dann habe ich es direkt vor der Haustür, umso schöner. Aber ja, das wäre natürlich klasse. Aber bis jetzt eine Riesensaison, gigantisch. Gut, zuletzt gab es ja nur in Anführungsstrichen 1:1 gegen Bremen am Sonntag. Insgesamt Saisonleistung aber zufriedenstellend aus deiner Sicht. Jetzt haben wir noch ein paar Brocken vor der Brust, gerade auch was das Thema Auswärts und so weiter angeht, der VfL aber stark. Wie optimistisch bist du denn insgesamt, was so auch den weiteren Saisonverlauf angeht? Ja, schwer zu sagen. Also ich habe schon das Gefühl, wir haben jetzt so einen gewissen Lauf. Gut, das 1-1 war jetzt so ein bisschen, ne, aber ansonsten läuft es eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wir nehmen Punkte mit, wo ich keine Punkte einkalkuliert habe. Also in Gladbach hätte ich vor dem Spiel gesagt, ich hätte gerne einen Punkt. Das wäre super, ne, mit 3-0 zu gewinnen. Das ist Bombe. Da gewinnen doch sogar die Bayern. Ja, so sieht's aus. Ja, das ist jetzt der nächste Brocken erwartet. Also gut, gegen Bayern, da müssen wir mal, wenn wir realistisch sind, ne, wird es wahrscheinlich schwer, da Punkte mitzunehmen. Also Europapokalplatz wäre schon ein ganz großer Traum. Aber ja, es ist eine tolle Saison und ihr habt es ja auch schon im Podcast gesagt, es ist eine der besten Saisons, die wir beim VfL bis jetzt hatten. Ne? Also es gehört zu den Top 5, Top 4 Saisons bis jetzt, würde ich fast sagen. Ne? Ja, das ist soweit richtig. Ja. Ja, also in dem Sinne bin ich sehr zufrieden und ich bin eigentlich auch optimistisch. Das Einzige, wo ich sage, was so ein bisschen Dorn im Auge ist, ist die Heimbilanz. Ne? Also die Heimbilanz sieht überhaupt nicht gut aus. Und das macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Weil wenn man mir überlegt, auswärts sind wir zweitbeste Mannschaft der Liga. Ich würde mal die These aufstellen, wenn es in Wolfsburg eine gewisse Euphorie gäbe, ja, wo die Leute sagen, geil, ja, wir spielen eine richtig gute Saison und wo wirklich das Stadion bebt, ja, dann hätten wir noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto und dann würden wir vielleicht eventuell sogar um die Champions League Plätze mitspielen können. Aber das ist leider nicht der Fall. Aber trotzdem, ich denke mal so. 6., 7., 5., so wo wir jetzt ungefähr stehen, so die Ecke da werden wir, denke ich mal, auch rauskommen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass in Anführungsstrichen die einfacheren Heimgegner auch erst kommen. Weil wir hatten ja die ganzen Brocken in Anführungsstrichen zu Hause und jetzt haben wir ja die leichteren Gegner in Anführungsstrichen wie Hannover, wie Stuttgart, wie Nürnberg, wie Augsburg, die kommen ja alle erst noch, aber die müssen natürlich dann geschlagen werden, wenn man denn überhaupt nach Europa möchte. Ja, ich bin mal gespannt, wie es da wirklich, weil die, für die geht es wirklich um alles. Ne? Und bei uns ist es wirklich so, ne? Die Saison läuft besser, als wir gedacht haben. Also wir nehmen jetzt gerne 3 Punkte mit, ne? Aber das ist jetzt auch kein so Überlebenskampf. Und das ist dann wirklich die Frage, ne? was dann mehr zum Erfolg führt. Ist es diese Leichtigkeit, wo du sagst, wir können hier Fußball spielen ohne Druck, wir haben Spaß dabei? Oder sind das dann die Mannschaften, die sagen, wir fighten hier um jeden Meter, weil für uns geht es ums Überleben? Da bin ich mal wirklich gespannt, wie wir dann letztendlich rauskommen, weil bis jetzt hat es wirklich gezeigt, ne, dass diese Mannschaft ohne diesen, sag ich mal, Überlebenskampf, über diesen Druck, den wir die letzten 2 Jahre wirklich toll aufgeblüht ist, aber dann gegen Mannschaften, wo es um Existenz geht, da, das wird ganz interessant, wer da besser rauskommt. Wir haben ja 2 Jahre Existenzkampf hinter uns. Da würde mich mal interessieren, also wenn man hier vor Ort ist, dann nimmt einen das tatsächlich mit, also so richtig auch so körperlich. Also mir ging es auch vor allen Dingen auch so und ganz, ganz vielen VfL-Fans auch, wie ich das weiß und auch mitgekriegt habe. Wie ist denn das, wenn man wirklich hunderte Kilometer weg ist? Ist das ein Vorteil oder nimmt einen das dann gerade nochmal mehr mit? Also ich würde schon sagen, es ist ein Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn wir verlieren, dann ist Bundesliga-Konferenz, dann mache ich das Radio aus und dann mache ich den Fernseher an und dann höre ich davon auch nichts mehr. Weißt du, dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Dann kann ich das erstmal ganz sacken lassen. Dann ist das Wochenende sowieso gelaufen, aber dann kriege ich es wenigstens nicht die ganze Zeit irgendwie vorgehalten. Weißt du, also Auch hier jetzt mit Kollegen, ne, also da, wenn ich froh bin, dann wissen die gerade mal, wo Wolfsburg ist. Also die wissen dann natürlich nicht, wie sie gerade gespielt haben. Jetzt habe ich natürlich auch noch ein paar Freunde in Deutschland und unsere WhatsApp-Chats und da kriege ich es natürlich da noch ein bisschen vorgehalten, aber es hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Also es ist ja schon ganz hilfreich, man kann so ein bisschen die Distanz bewahren, ja, wenn es ein bisschen schlechter läuft. Aber andersrum ist natürlich auch doof, wenn wir gewinnen, dann will man irgendwie dabei sein und das Ganze so ein bisschen mitteilen, aber dann ist es auch ein bisschen schwieriger. Das wollte ich auch gerade fragen. Also kennt man in Irland den VfL Wolfsburg? Ja, also ich muss sagen, also ich bin ja jetzt schon relativ lang nicht mehr in Deutschland, also seit 2004, also ich habe 15 Jahre in London gewohnt und jetzt frisch nach Irland gezogen, gerade mal zwei Wochen hier. Und als ich damals neu nach England gekommen bin, da war Wolfsburg ja noch, da hat man ja noch, da hat man glaube ich gerade mal das neue Stadion oder so, also es war noch relativ neu alles, da kannte man Wolfsburg noch nicht. Und das hat sich dann natürlich auch geändert durch die Champions-League-Auftritte, durch die Meisterschaft. Also wenn ich sage Wolfsburg, dann sagen die meisten, ah ja, Fußballverein, waren doch mal deutscher Meister, spielen in Grün, richtig. Und dann können sie mir ab und zu so ein paar Namen nennen, Dzeko, ne, der ist dann auch Man City gewechselt, De Bruyne, ne, auch Man City, also dann, das ist schon dann ein bisschen geläufiger. Und das hilft schon, aber so andere VfL-Fans hier zu finden, also das ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Also ich hatte mal ein ganz witziges Erlebnis, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, das war, da war ich schon so ein paar Jahre in London, da war ich an einem Silvester, sind wir dann irgendwo ausgegangen, irgendwo im City Center in London und dann sind wir in irgendeine Kneipe, die war relativ klein, da waren so, weiß nicht, vielleicht so 100 Leute, da bin ich halt so mit Freunden hin. Und dann stehe ich an der Bar und dann gucke ich neben mir, da steht ein Typ im VfL-Trikot an Silvester. Und ich dachte, ey, ich so, hallo, wieso hast du ein Trikot vom VfL Wolfsburg an? Und naja, der war halt Engländer und hat sich rausgestellt, seine Freundin ist halt aus Wolfsburg. Ja, und ich so, ist sie hier? Nee, die ist nicht hier. Ich so, hallo, wieso trägst du dann VfL-Trikot? Ja, habe ich mir einfach mal angezogen. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Du bist mit Sicherheit der Einzige in ganz Großbritannien, der heute Abend VfL-Trikot anhat an Silvester und ich stehe neben dir. Ja, der hat den ganzen Abend umsonst gesoffen, also das kann ich dir sagen. Der hat nicht gesoffen, der hat nur abgeschmeckt. Ja, genau, ja. Aber ansonsten ist es relativ schwer, ja. Aber grundsätzlich, ich meine, klar, bist jetzt noch nicht so lange in Irland, aber ist Irland eigentlich richtig, Anführungsstrichen, Fußballnation? Also Rugby oder Gaelic Football oder was da nicht alles gibt, ist das nicht eher so ein bisschen im Fokus? Ja, denke ich. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin auch erst seit zwei Wochen hier, aber das merkt man halt schon. Ne? Also die ganz großen, also ich musste, als ich kenne mich im Fußball, würde ich mal sagen, schon aus, aber ich bin hierher gekommen und habe gedacht, was gibt's denn hier überhaupt für Fußballvereine? Sag mal, also richtige Clubs. Da musste ich auch erstmal googeln. Also ich wusste nicht genau, was hier für Vereine spielen. Und man merkt auch, Rugby ist absolut Nummer eins. Ne? Und dann dieses Gaelic Football, das habe ich mir ja auch schon mal angetan. Also nicht selber gespielt, um Gottes Willen. Aber das ist da die Nummer eins. Aber doch, Fußball ist natürlich auch schon, ne, so mit dabei. Also da sind die Iren schon auch schon, ich würde mal sagen, das ist vielleicht so an Platz drei, so wenn's darum geht. Aber wie gesagt, Nummer eins ist sicherlich Rugby. Ja, da musst du noch ein paar Leute überzeugen vom VfL Wolfsburg. Sprichst ja auch die ganze Zeit sehr positiv. Deswegen einmal noch zurückgekehrt zur aktuellen Situation beim VfL. Nämlich, du hast die Neuzugänge schon gelobt beim VfL. Gibt es denn jemanden, der dich auch darüber hinaus noch überzeugt hat? Und von wem erwartest du eigentlich auch noch mehr? Also ich muss ganz klar sagen, für mich die absolute Leitfigur oder der Leitwolf in dem Sinne ist Gila Vugi. Ja, also der Spieler, der sich anhört wie eine Handtasche von meiner Frau. Also der ist die absolute, ohne den geht's nicht. Und das haben wir ja auch gemerkt, ne, in der Hinserie, da wo er mal ausgefallen ist, sind wir direkt in ein Loch gefallen. Also ohne ihn ist es wirklich ganz, ganz schwer. Und er ist wirklich eine ganz wichtige, zentrale Figur. Was mich besonders freut, ist natürlich auch Maxi Arnold. Der ist so ein ganz stabiler, wichtiger Motor. Und ich denke mal, der ist auch ganz wichtig, um diese, diese Identifikation zum Club, ja, an Spieler weiterzugeben, die jetzt nicht aus Deutschland sind und für die halt wirklich Deutschland und natürlich dann auch Wolfsburg komplett neu ist. Also da ist er auch ganz, denke ich mal, ganz wichtig. Von wem habe ich mir mehr erwartet? Das ist eine ganz schwere Frage. Also ich muss mal sagen, bis jetzt bin ich eigentlich durch die Bank weg von allen sehr angetan. Ich muss auch eins noch hinzufügen, die Sache mit Schmadtke finde ich auch. Also ich bin froh, dass wir den geholt haben. Jetzt ist natürlich die Sache mit Lavadier, ist eine ganz schwierige Sache. Aber damals war es ja so zwischen Horst Held und Schmadtke und da habe ich gedacht, den Horst Held, ich war nie ein großer Fan von ihm, weil ich höre immer die Interviews und ich denke mal, viel passiert auch auf diesem Zwischenmenschlichen und irgendwie, mich persönlich hat er nie irgendwie richtig erreicht mit seinen Interviews und so weiter. Da finde ich, der Schmadtke, der passt nach Wolfsburg wirklich gut, weil der ist relativ trocken, der ist nüchtern, der ist kompetent. Ich denke mal, der arbeitet auch sehr hart, der passt nach Wolfsburg. Und der hat dann auch dazu beigetragen, dass wir jetzt diese Ruhe haben im Verein. Naja, nehmen wir jetzt mal die letzte Woche raus mit der Lavadier-Geschichte. Aber der hat da auch gewisse Stabilität und Ruhe reingebracht. Wie ist denn da deine Meinung geradezu, wo du es selber angesprochen hast, zu der ganzen Thematik, die ja auch in der letzten Woche gewesen ist? Ja, also das, was ich aus den Medien verfolge, das ist natürlich, ich bin so ein bisschen hin und her, weil wie gesagt, also ich bin eigentlich ein Schmadtke-Fan und wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Lavadier, dem haben wir das meiste zu verdanken, ne? Dass der wirklich aus dieser Mannschaft das geformt hat, was sie jetzt ist. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das natürlich dann auch, wie die Mannschaft auf sowas reagiert. Weil die Mannschaft denkt sich natürlich auch, wir spielen eine super Saison. Ne? Das haben wir natürlich auch dem Trainer zu verdanken. Wir spielen natürlich dann in dem Sinne auch für den Trainer. Und es kommt jetzt natürlich darauf an, wie das Ganze sich entwickelt. Ich möchte natürlich nicht, dass da irgendwie Differenzen entstehen, wenn der Lavadier jetzt geht, dann denkt sich die Mannschaft eventuell, na gut, toll, jetzt haben wir für den hier uns den Arsch aufgerissen, der hat uns hier wirklich eine tolle Saison beschert und jetzt setzen sie uns irgendwen anders vor die Nase. Kann natürlich ein bisschen schwierig laufen, aber letztendlich, es wurde ja auch in der Presse so verbreitet, die passen menschlich nicht zueinander, kann ich mir gut vorstellen. Und letztendlich muss man dann auch sagen, okay, dann müssen wir halt sehen, dass wir uns dann halt vielleicht irgendwie anders orientieren, wenn es halt gar nicht geht, dann muss es halt so sein. Gut, das werden wir ja relativ zeitnah in Anführungsstrichen feststellen. März, April soll da ja eine Entscheidung fallen, wurde ja auch immer kolportiert. Kommen wir mal zum Ende dieser kleinen Fragestunde. Und da würde ich gerne wissen, wenn du einen Wunsch frei hättest an den Verein, an den VfL oder was du vom Verein mal gut finden würdest, was wäre das, wenn du einfach mal was dir wünschen dürftest? Also das Erste, was mir sofort in den Kopf kommt, ist das alte Logo zurück. Also ich finde, das neue Logo, also in Anführungsstrichen, das ist ja auch schon ewig da, aber ich finde das alte Logo, das ist einfach, also dieses moderne Logo, damit kann ich nicht wirklich viel anfangen. Ich finde, also wir werden ja oft sozusagen als dieser Retortenclub dargestellt, ohne Tradition, ne? Aber das stimmt ja gar nicht, wenn man mal überlegt, den VfL Wolfsburg gibt es länger als den 1. FC Köln. Das wissen viele gar nicht. Ja, wir wurden vor dem 1. FC Köln gegründet. Ja, also wir haben auch eine riesige Tradition. Und ich würde mir vom VfL einfach mal wünschen, sich auch einfach mehr auf diese Tradition zu besinnen und die auch ein bisschen mehr hervorzuheben. Das ist jetzt, das Logo ist jetzt eine Sache, aber auch einfach mal die vergangenen Erfolge einfach auch ein bisschen, also beispielsweise dem Magath, dem hätte ich schon längst eine Statue hingestellt. Ja, also in England ist sowas vollkommen üblich. Also wenn du mal zum Emirates-Stadion gehst, da ringsrum, da hat der Henri, Bergkamp, die haben alle ihre Statuen. Also ich frage mich, hallo, da gibt's doch beim VfL Wolfsburg, da müssen wir doch wenigstens eine Tribüne mal nach Margaret, Graffiti, Jacko oder sowas einfach mal benennen. Ja? Also da würde ich mich einfach mal freuen, wenn man da einfach die Tradition ein bisschen mehr nach oben hält und auch mal sich besinnt auf das, was man schon geleistet hat. Ja, nette Idee. Vielleicht hört ja einer zu und greift das auf. Werden wir das sehen? Werden wir ja dann sehen. Cool. Ja, geht's vielleicht auf den Vorschlag von Arne zurück. Arne, letzte Frage und die geht natürlich auch mit dem Blick in die Glaskugel sozusagen. Welchen Tabellenplatz belegt der VfL Wolfsburg am Ende der Saison? Also ich glaube, dass wir noch in die Europapokalplätze kommen. Weil wenn man sich das jetzt mal anschaut, also ich glaube nicht, dass Bremen da noch irgendwie rankommt, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Die Konkurrenten sind für mich ganz klar Frankfurt, Leverkusen, die da jetzt auch schon stehen. Frankfurt hat noch den Europapokal. Da hat man schon gemerkt, die legen einen sehr großen Fokus darauf. Also die lassen das nicht schleifen, die nehmen den sehr, sehr ernst. Und ich gehe mal davon aus, dass dadurch auch die Bundesliga-Tabelle, ihre Bundesliga-Platzierung etwas leiden wird. Das wünsche ich mir natürlich. Leverkusen ist relativ schwierig, weil die haben auch noch diesen Aufwand. Ich glaube, die sind auch noch im Europapokal dabei, wenn ich mich nicht irre, oder? Nein, die sind ausgeschieden gegen Donetsk, glaube ich. Ah ja, richtig. Also ich denke mal, an einem von den beiden kommen wir mit Sicherheit noch vorbei. Ich würde mal eher sagen Frankfurt und dann kommen wir noch auf den sechsten Platz und dann sind wir europapokalmäßig dabei und dann bin ich auch nächste Saison unterwegs. Auch wenn es nicht England wird, dann reise ich auch gern wieder mit dem VfL international mit. Jetzt habe ich bestimmt wieder Mist erzählt, weil Donetsk gegen Frankfurt gespielt hat. Gegen Krasnodar, genau, jetzt weiß ich, Krasnodar sind die ausgeschieden. Leverkusen ist gegen Krasnodar, glaube ich, ausgeschieden, wenn ich mich wieder richtig entsinne. Aber wie gesagt, das ist andere Vereine interessieren mich ja nicht, nur der VfL, sage ich ja immer so schön. So sieht's aus. Und eins wollte ich noch dazu sagen, du, das Intro, das du hast bei dem Podcast, Knaller. Also da bin ich, da kriege ich immer eine Gänsehaut, wirklich. Fantastisch. Ja, ist ja auch ein englischer Kommentator, Originalkommentator mit dabei, damals für ein Tor von Grafit, der ja auch am Wochenende in Wolfsburg war und sich nochmal hat feiern lassen, völlig zu Recht. Und ja, ganz tolle Geschichte, dass man da auch die alten Helden von Seiten des VfL da eben nicht vergessen hat. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Also da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und gucken, was dann auch in Zukunft auch noch kommt. Und jetzt dann auch klar, quasi im Frühsommer werden wir ja auch nochmal schön das Meisterjubiläum alle feiern. Da kannst du ja zu Hause dann nochmal ein Guinness aufmachen. Richtig, ja. Dann stoße ich auf euch an. Also ich bin ja zumindest in Irland schon mal auf der grünen Insel. Das passt ja schon mal in dem Sinne. Ja, die Trikots sind auch grün. Also da passe ich hoffentlich einigermaßen gut rein. Alles klar. Genau, das war der Arne. Er ist VfL, Wolfsburg-Fan, schon ganz, ganz lange, wohnt inzwischen aber mit einem Umweg über London in England in Dublin, Ireland, einer Stadt, die mir aus privaten Gründen auch sehr am Herzen liegt, war auch schon mehrfach da. Und ja, wünsche dir natürlich nur das Beste da auf der grünen Insel. Alles Gute soweit. Ja, und bleib weiter dem VfL gewogen, möchte ich mal sagen. Vielen Dank, schöne Grüße nach Wolfsburg, schöne Grüße aus Dublin und nur der VfL. Nordkurve. Ja, und jetzt habe ich einen ganz besonderen Gesprächsgast hier im Wölferadio und das ist der Bernd Michaelis. Und der Bernd, der hat nämlich eine ganz besondere Erfahrung machen dürfen am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen Werder Bremen. Und zwar war er ja ein Einlaufkind. Jetzt muss man dazu sagen, Bernd ist schon, darf ich das sagen, Bernd, 72 Jahre alt? Fast 72, vollkommen richtig. Ja, und das ist eigentlich kein Alter sozusagen, wo man noch Einlaufkind ist, in Anführungsstrichen, aber der VfL hat so eine Aktion da ausgerufen gehabt und da wollte ich einmal nachfragen, weil die Geschichte dahinter, die ist auch ganz interessant, da kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal Bernd, für dich, wie war es denn eigentlich jetzt so als Einlaufkind und mit wem bist du denn reingelaufen in die Arena? Also ich muss das sagen, das Ganze war wunderbar. Ich habe das gar nicht so gedacht, dass das so schön ist. Also ich muss sagen, für mich war das ein einmaliges Erlebnis oder für uns alle ältere Menschen sowas zu sehen. Allein die Atmosphäre umzuziehen und dann kommt man in diese große Halle, sieht die Fernsehkameras, die Fotografen, da laufen schon die einzelnen Spieler rum und so weiter. Und dann war das Schönste für mich, wir wurden ja aufgeteilt in zwei Gruppen, Gruppe A für Werder Bremen, Gruppe B für VfL Wolfsburg als Einlaufkind. Und ich war natürlich Gruppe B, VfL Wolfsburg. Und hatte ich das Glück, mit Maximilian Arnhoff einzulaufen. Und das Schöne, man sagt, dieser Mensch war so nett, wir sollten normalerweise nicht in Hand und Hand einlaufen. Das sieht sehr so ein bisschen blöd aus, mit einem Mann einzulaufen, Hand in Hand. Aber der hat mich gleich umarmt und ich ihn auch, haben Gespräch geführt und so weiter. Also ich fand das Ganze super, super, muss ich ehrlich sagen. Was gab es denn für Reaktionen? Also Freundesbekanntenkreis, hat man dich gesehen, vielleicht auch im Fernsehen, im Stadion, wie haben die Leute denn reagiert? Also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was ich jetzt gekriegt habe an Bildern aus der Nordkurve, aus der Südkurve, Gegengerade, Hauptgegengerade und so weiter, überall Bilder, Videos haben sie gemacht, außen Videos vom Fernsehen aus und so weiter, alles aufgezeichnet. Ich habe Bilder hier und so weiter, also unwahrscheinlich. Und dann kriege ich ja noch Bilder vom Wölfe-Club, wir wurden ja fotografiert, vor dem Spiel. Also alle Einlaufkinder, die 22 Leute, wurden fotografiert. Da kriegen wir jetzt alle die Bilder, die wo wir mit drauf sind. Und da freue ich mich auch schon. Jetzt ist das ja eine sehr ungewöhnliche Aktion gewesen vom VfL Wolfsburg, deinem Vorfeld? Ja, das ist der Wölfi-Club, besteht schon 10 Jahre. Und der Wölfi-Club beträgt 5 Jahre. Und das heißt, der Wölfi-Club, wo ich jetzt bin, heißt Wölfi-Club 55+. Das müssen die Leute alles 55 Jahre sein und älter sein. Und der Wölfi-Club ist ab Jugend ab 6 bis 54 dann. Und wir durften jetzt einlaufen ab 18 Jahre bis unendlich. Und das fand ich unwahrscheinlich klasse. Wir haben auch ein Trikot gekriegt, eine weiße Turnhose und die Stutzen. Und die durften wir dann zum Schluss behalten. Das fand ich also sehr gut. Ich muss dazu auch sagen, ich habe eigentlich auch erwartet, ein bisschen, dass wir noch hier eine Currywurst oder sowas kriegen. Aber was soll's, ne? Trotzdem war es einmalig sowas. Und dann das Abklatschen war so, jeder Spieler hat uns abgeklatscht. Zum Schluss kam sogar Pfitschen rein. Dann war bei dir, der Schäfer, und alle waren freundlich angelacht. Also ich muss sagen, das war einmalig für mich. Für mich wirklich, ich glaube, ich werde nie wieder sowas erleben. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe mich auch echt gefreut, dass ich ausgesucht wurde. Ich muss ja 111 Gründe, weißt du selbst Bescheid, wie sowas ist, 111 Gründe angeben, um dabei zu sein. Und das habe ich auch gemacht, genau 111 Gründe, und ich wurde gewählt. Und das war toll. Genau, das wollte ich nämlich auch nochmal wissen, weil das habe ich in der Zeitung gelesen. Du hast dich so ein bisschen inspirieren lassen von meinem Buch, was ich da habe mit den 111 Gründen. Ich kenne dein Buch, ja. Übrigens, das ist eine große Klasse. Und da habe ich auch gedacht, hast vielleicht den ersten Satz gelesen in der Zeitung. Es gibt ein wunderbares Buch von dem Wolfsburger Autor Lars Vollmanning, das 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Da habe ich gedacht, das mache ich auch. 111 Gründe, damit ich auf den grünen Rasen der Volkswagen Arena darf und so weiter. Und da habe ich angefangen. Grund 1, Grund 2, Grund 10 und so weiter bis Grund 111. Habe ich genau 111 Gründe aufgeführt. Und ich wohnte ja am Elsterweg. Das ist ja genau im alten Stadion, da fing das schon an. Neben meinen Eltern war ein Nachbar, und der hatte ja zum Beispiel den Ziegenbock. Der hieß Willi, das war der Wolfsburger Talisman. Und den kennen die meisten ja gar nicht, dass Wolfsburg ja auch ein Maskottchen hatte. Und das war für mich schon der erste Grund. Dann mein Turnlehrer in der Schule war Imre Spak-Kaschinski, das war mein Turnlehrer. Der war jahrelang Trainer vom VfL Wolfsburg. Das waren alles so Gründe. Arbeitskollegen war zum Beispiel einer Freddy Rotermund, der Rüdiger Nies. Also die kenne ich alle dann so weiter. Dann bei den Auswärtsspielen war ich OSV Hannover, wer kennt das noch? Arminia Hannover, Leu Braunschweig, da war ich immer mit dem Auto hingefahren, mit meiner Verlobten bzw. Frau. Und das waren alles so kleine Gründe. Und dann ging das so weiter bis zum Bundesliga, erstes Spiel in Berlin, wo wir 3-0 verloren haben, in Gladbach. Dann weiter in Berlin, wo wir gewonnen haben, Pokal, Deutscher Meister, die feiern. Das war also, ich war immer dabei. Dann habe ich auch geschrieben, dass ich dabei war, als 13-Jähriger, als Pelé hier war. Habe sogar ein Autogramm bekommen und so weiter. Also ich habe also viele Gründe gehabt. Also da muss man wirklich sagen, bist ja wirklich fleischgewordener VfL-Fan, wenn man so möchte. Viel geht ja gar nicht. Weißt du denn noch, wann du dein erstes Spiel vom VfL gesehen hast? Also gesehen, also im Schiff mit 5 Jahren habe ich auch geschrieben, kann ich aber nicht sagen, welcher Gegner da war. Und bin ich meinem Vater hingegangen. Ich habe es ja nicht weit gehabt, 3,5 Meter. Da hat mein Vater gesagt, du hast ja gar nichts gesehen. Und ich sage, Papa, ich habe immer Streichhölzer gesammelt, abgebrannte, um zu basteln. Aber das erste Spiel, das ich nur gewusst gesehen habe, war wirklich Santos. Das habe ich richtig verfolgt, da war ich 13 Jahre. FC Santos, weiß ich schon, geht das noch, 6-3 für Santos gegen den VfL Wolfsburg. Und da habe ich wirklich den Pelé gesehen, also Spielen gesehen. Und dann hat mein Vater mir noch ein Autogramm besorgt von Pelé. Ja, also ich bin richtiger VfL-Fan. Ich will immer noch Fußball. Hast du vielleicht von gehört, es gibt beim VfL Wolfsburg den sogenannten Walking Football. Das heißt Fußball im Gehen. Und da bin ich jetzt auch noch dabei. Da kann man mitmachen mit ab 55 bis unendlich. Männer und Frauen, und das macht dir unwahrscheinlich Spaß. Auch wenn er mich mal einladet, komme ich auch so. Ich bin zwar noch keine 55, aber ich komme auch mal vorbeigucken. Ja, vorbeikommen kannst du gerne, machen viele. Du darfst nicht mitmachen. Da wolltest du welche mit rein, oder war schon dabei, Schäfer. Schäfer hat schon mitgespielt. Das war eine einmalige Sache. Er wollte einmal gucken, mitspielen. Und dann war dabei Ingo Eismann. Da wollte da nicht so richtig Siegerei, wollte auch nicht so richtig. Aber zugucken kannst du gerne. Donnerstag ab 16 Uhr ist immer Training. Sehr schön. Haben wir nochmal Werbung gemacht dafür? Also da sagt nochmal einer, wir hätten keine Fans und keine Tradition, wenn ich dich so höre. Das ist ja fantastische Geschichten rund um den VfL. Also dann musst du, wenn du da wirklich mal hinkommst, dann kannst du mich mal anrufen. Ich kann nicht immer Donnerstag. Aber das wäre wirklich schön, wenn du hinkommen solltest, dann komme ich auch. Alles klar, das machen wir mal fest. Bernd, eine Frage habe ich noch zum Schluss. Und zwar ist die ganz aktuell, nämlich jemand, der den VfL so lange verfolgt wie du, der kann mir bestimmt auch sagen, wo der VfL landet am Ende dieser Saison. Aber ich glaube, 8., 9., 10. Platz. Das andere alles wäre besser. Also schlechter glaube ich nicht. Also ich würde auch sagen, 5., 4., 5., aber wir haben nur 3 schwere Auswärtsspiele. Lars, weißt du, und dann glaube ich da nicht dran. Bayern bin ich jetzt ganz ehrlich, also wenn da Punkte und glaube ich aber auch nicht dran. Dortmund weiß ich auch nicht genau, und Leipzig. Und dann, ja gut, und Düsseldorf, das sind alles so Gegner, die kennt man nicht so, ne? Also ich hoffe auf den 8., 9. Platz. Alles andere wäre besser. Da bin ich jetzt ganz, ganz ehrlich. Also, und dann hoffe ich wenigstens, dass Labbadia bleibt. Also wenn der wirklich weggehen sollte, dann verstehe ich die ganze Welt nicht mehr, ne? Vor allem bei uns ist ja in der Zeitung, heißt es nach Schalke 04, ne? Und das sollte, also dann begreife ich die Welt nicht mehr. Bernd, ich danke für das Gespräch. Fast 72 Jahre Bernd Michaelis als Einlaufkind unterwegs gewesen am Sonntag und darüber uns ein bisschen unterhalten und natürlich auch rund um den VfL. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, tschüss Lars. Ich bedanke mich auch recht herzlich für das Gespräch und für alles Gute. Mach's gut. Kurzpassspiel. Ja, und da haben wir uns natürlich am Montag schon einen kleinen Spaß erlaubt, weil ich immer noch begeistert bin von unserem Konditionswunder Wout Weghorst. Und da haben wir hier im Wölferadio mal überlegt, was macht Wout Weghorst, der sowieso schon so viel läuft, eigentlich nach einem Bundesligaspiel? Ja, und Platz 10 haben wir schon gesagt, er fährt nochmal locker die Tour de France. Und jetzt haben wir ja schon angekündigt, jetzt kommen die anderen 9. Was macht Wout Weghorst nach einem Bundesligaspiel? Auf Platz 9, er meldet sich freiwillig zum Magath Sommercamp an. Auf Platz 8, er trainiert die äthiopische Marathon-Nationalmannschaft. Auf Platz 7, Wout Weghorst nimmt ein Trimrad mit ins Entmüdungsbecken. Auf Platz 6, er überholt noch Reinhold Messner am Mount Everest schnell. Auf Platz 5, er trägt in ganz Wolfsburg noch den Kurier aus. Auf Platz 4, er holt sich seine Pizza zu Fuß, und zwar aus Rom. Auf Platz 3 der Dinge, die Wout Weghorst nach einem Bundesligaspiel macht. Er schläft auf dem Laufband mit schnellster Stufe ein. Auf Platz 2, er trägt Julian Draxler nach Berlin. Und Platz 1 der Dinge, die Wout Weghorst nach einem Bundesligaspiel macht. Er zieht seinen Wohnwagen selbst nach Holland. Hannover-Chef Martin Kind ist ja ganz böse mit seinem Verein und seiner ersten Mannschaft sozusagen ins Gericht gegangen. Hannover, ja, da sieht es nicht gut aus. Auf den Abstiegsplätzen ist man da ein bisschen abgeschlagen und Martin Kind hat die Hoffnung mehr oder weniger schon aufgegeben, hat gesagt, die Mannschaft ist gescheitert und kaputt und was weiß ich nicht alles, was er da noch ja, für Adjektive genommen hat, wo man gesagt hat, der Verein, da sieht es echt nicht gut aus. Ja, also gescheitert und kaputt. Ich finde, mit diesen Worten, da hat sich Martin Kind schon mal beworben für den Posten bei Eintracht Braunschweig. Schlagzeilen haben natürlich bestimmt im sportlichen Sinne oder sagen wir mal so eben nicht im sportlichen Sinne in den vergangenen Tagen das, was da beim FC Bayern los ist und mit der Nationalmannschaft. Mats Hummels, Jerome Boateng und auch der Kollege Thomas Müller ausgemustert worden von Joachim Löw, Riesenaufreger und so weiter und so fort. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, am allerhärtesten hat es jetzt Mats Hummels getroffen, dass er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen soll. Jetzt muss er öfter bei seiner Frau zu Hause sein. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich mit meinem Experten aus München und für den FC Bayern. Und das ist Mario Kottkamp von der Produktionsfirma Yau Media in München. Hat neulich auch erst mit Joshua Kimmich gedreht. Und ja, schön, dass er auch wieder Zeit hat für uns, der Mario. Hallo, grüß dich. Hallo, alle liebe Wölfe-Fans. Ganz groß in den Schlagzeilen ist ja momentan die Geschichte mit Joachim Löw, Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller. Die Diskussion und die Reaktion darauf, Kalle Rummenigge hat reagiert, Hasan Salihamidžić bzw. der Verein, die haben reagiert. ganz mal unabhängig von der Diskussion, wer da nun jetzt wie was richtig entschieden hat in Bezug auf die Nationalmannschaft und wie das kommuniziert worden ist, aber glaubst du, dass das die Mannschaft, dass das den FC Bayern beeinflusst vor dem Spiel gegen Wolfsburg? Naja, so ganz ohne Nebengeräusche wird das nicht vonstatten gehen, weil ich glaube, dass das schon eine ungewöhnliche Situation ist und war. Der Zeitpunkt ist schon sehr überraschend. Die Wertung von Herrn Löw, was diese drei Personen angeht, die kann man ja vielleicht nachvollziehen, aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist überraschend. Die Winterpause wäre vielleicht, und das haben die Bayern ja auch so betont, für sie die bessere Variante gewesen. Warum das jetzt so zwischen den beiden Liverpool-Spielen kommt, und die sind für Bayern, würde ich mal sagen, fast noch wichtiger als das Spiel jetzt gegen Wolfsburg. Das will ich nicht abwerten, aber so denke ich, werden sie das wahrnehmen. Ist es für sie ein bisschen ja zeitlich unglücklich, und deswegen werden die Spieler natürlich schon drüber diskutieren. Und die Frage ist natürlich auch, wie gehen sie jetzt im Mannschaftsgefüge damit um? Also die werden ja jetzt auch schon ein bisschen an Standing verlieren innerhalb des Teams, also innerhalb des Bayern-Teams. Und so eine Diskussion geht sicherlich nicht spurlos an denen vorbei. Ob das dann Einfluss auf ein Spiel am Wochenende hat, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es gerade sogar dann auch das Gegenteil, was eintritt, nämlich dass sie einfach wesentlich motivierter zur Sache gehen, um zeigen zu wollen, der ganzen Öffentlichkeit auch, hör mal, wir sind eigentlich noch nicht zu alt und wir könnten eigentlich noch spielen. Ich meine, Müller ist 29, Boateng und Hummels sind 30, die hätten beide noch mindestens ein großes Turnier, oder alle drei hätten noch ein großes Turnier spielen können, vielleicht sogar zwei. Ja, Löw will was Neues haben, und ob die Bayern daran zu knabbern haben, wird man sehen. Ich glaube eher, dass sie auch gegen Wolfsburg natürlich jetzt weiter motiviert sind, weil sie natürlich mit Dortmund jetzt punktgleich stehen und eine fast verlorene Saison dann doch noch wieder retten können. Das wird wahrscheinlich das größere Thema sein. Du hast es angesprochen, Stimmungslage müsste eigentlich wieder ein bisschen besser sein beim FC Bayern als auch vor Monaten. Ist das tatsächlich besser oder täuscht das nur letztendlich? Naja, also so wie sie sich nach außen verkaufen, und das kann ich auch nur beurteilen. Ich habe ja vor wenigen Tagen ein relativ exklusives Interview mit Joshua Kimmich, so möchte er ausgesprochen werden, geführt an der Isar, unten relativ privat. Und mir ist er bei der Frage auch ein bisschen ausgewichen. Ich glaube, dass sie sich arrangiert haben. Also die Spieler haben verstanden, dass sie mit dem Trainer arbeiten müssen. Das ist ihnen wohl klipp und klar gemacht worden. Von der Führung nehme ich mal an. Und seitdem läuft es einigermaßen. Ob das jetzt besser geworden ist, ob Herr Kovac eine andere Ansprache pflegt, das kann ich nicht beurteilen. Er soll, was man so hört, ein bisschen strenger geworden sein, mehr seine Richtung fahren, weniger Kompromisse zulassen, weniger der Kumpeltyp sein. Aber ob das jetzt alles sich wirklich so verändert hat, das kann ich nicht beurteilen. Es ist zumindest ruhiger geworden, das kann man sagen. Und die Spieler begehren nicht mehr so auf. Das liegt aber auch daran, dass die Ergebnisse jetzt in letzter Zeit dann doch eher passten als vielleicht noch in der Hinrunde. Da gab es das eine Spiel 3-3 gegen Düsseldorf zu Hause nach 3-1 Führung, und danach wäre Herr Kovac eigentlich fast fällig gewesen. Da hat man ihm noch ein bisschen, wie nennt man das auf Neudeutsch, Gnadenfrist eingeräumt, und dann hat er das genutzt, beziehungsweise die Mannschaft vielleicht auch gesagt, Menschenskinder, das wollen wir so auf uns nicht sitzen lassen, die Saison, und dann haben sie ja auch die Spiele gewonnen. Und sie spüren natürlich jetzt den Aufwind dadurch, dass sie 9 Punkte hinten waren und jetzt pari sind mit Dortmund, und die Dortmunder müssen noch nach München. Also hat der FC Bayern wieder alles in einer Hand, oder in seiner Hand besser gesagt. Und das ist natürlich eine Situation, die sie ja ganz gerne haben hier in München. Und da sind sie eigentlich auch gut. Deswegen, auch wenn man sich das vielleicht für den Fußball in Deutschland wünschen würde, dass Dortmund mal Meister wird, ich habe da so meine Zweifel so langsam, weil sie haben es echt geschafft, die Dortmunder, die Bayern wieder selber stark zu machen irgendwie. Letztendlich haben ja bei den Bayern vor allen Dingen die letzten Ergebnisse gestimmt in der Bundesliga. Jetzt auch großer Sieg gegen Mönchengladbach. Die Veränderungen, die Kovac vielleicht hinter den Kulissen vorgenommen hat oder auch an seinem Führungsstil, die sind also da kann man so ein bisschen mutmaßen drüber, aber hat er denn was massiv geändert auf dem Platz? Also hat er sportlich was geändert? Naja, er rotiert nicht mehr in dem Maße, wie das am Anfang der Fall war. Das wollte er ja am Anfang so durchziehen und allen damit zeigen, ihr seid alle gleich wert. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Er hat jetzt eine Stamm, sagen wir mal 13, 14, 15 gefunden. Die Spieler, die dahinter sind, die hängen schon ein bisschen hinten dran. Kommen weniger zu Einsätzen, als das vorher der Fall war. Er hat auch ein bisschen Glück gehabt, jetzt zum Beispiel Müller durch die rote Karte international, dass er ihn auch in der Bundesliga rausnehmen konnte, hatte eine Rechtfertigung dafür. Da hat der Hammes wieder gespielt, der dann auf einmal wieder glücklich war und nicht gemeckert hat. Er hat Javi Martinez als zweite Sechs eingebaut, jetzt in den letzten Spielen. Das hat sehr gut funktioniert. Er hat Tore gemacht, hat auch ja, seinem Landsmann Thiago den Rücken frei gehalten. Das funktioniert ganz gut, auch mit Hammes davor. Das hat er ein bisschen umgebaut. Der Müller fällt so ein bisschen hinten ab gerade, wenn er dann über außen mit Coman und Gnabry spielt. Jetzt war aber Coman auch wieder verletzt. Also er hatte auch ein bisschen Glück, dass immer zu entscheidenden Momenten auch Leute ausgefallen sind, so dass er da nicht in die Bedouille kam, irgendeinem erklären zu müssen, warum er gerade nicht spielt. Ansonsten spielen sie defensiver. Sie gehen weniger vorne drauf, als das vielleicht noch früher der Fall war, vor allem auch unter Pep Guardiola. Das kann man gar nicht mehr vergleichen eigentlich. Sie versuchen ein bisschen kompakter zu stehen, haben jetzt ja auch endlich mal wieder ein, zwei Spiele zu null gehabt. In Gladbach, wie ich finde, sehr überlegen gewonnen, ohne einen Zweifel dran zu lassen, dass sie das Spiel da nach Hause holen. Also sie stehen in den Zweikämpfen besser. Auch auf den Außenverteidigerpositionen, gerade wenn man das Spiel Liverpool mal sieht, da haben sie defensiv wirklich sehr stark gespielt. Da fehlt es meines Erachtens nach so ein bisschen nach vorne. Aber die Balance zu finden, das war auch das, wo Joshua Kimmich immer von geredet hat, die Balance ist das Entscheidende. Und da haben sie offensichtlich ein bisschen drüber geredet auch. Da konnte ich auch Gott sei Dank mit ihm ein bisschen in die Tiefe gehen, weil er ja sehr offensiv seine Rolle prägt und wenn da nicht jemand da ist, der dann den Raum hinter ihm füllt, wenn er nach vorne geht, dann haben sie da ein Problem. Das haben viele Gegner erkannt, das ist mit David Alaba auf der anderen Seite genauso und da sind die Sechser und die Innenverteidiger gefragt und Süle ist da der stabilste, wenn man die Innenverteidigung annimmt oder anschaut die Saison und die anderen beiden. Hummels war in Liverpool sehr stark, wie ich finde. Boateng hat enorm nachgelassen in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, da werden sie sich ja auch verstärken. Also insgesamt hat er die Defensive kompakter gemacht und sie spielen defensiver und lauern mehr auch über ihre schnellen Leute über außen auf Konter. Und nochmal, Robben und Ribéry spielen ja eigentlich gar keine Rolle momentan, richtig. Also Robben, weil er verletzt ist und Ribéry spielt ja nur mal punktuell, wobei ich mir vorstellen könnte, dass er möglicherweise am Wochenende gegen Wolfsburg auch mal wieder von Beginn an aufläuft. Einer, der ja kaum wegzudenken ist, ist eben der angesprochene Joshua Kimmich. Wie ist er so drauf für dich? Ist er tatsächlich auch jemand, der seine Führungsspielerrolle, das lebt der das? Also ist das genau sein Ding, was er letztendlich auch verkörpern möchte? Und hast du ihm gesagt, dass er mit Schnauzbart scheiße aussieht? Naja, also über Äußeres von Spielern äußere ich mich nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Gibt auch genug Leute, die über mich sagen, dass meine Haarpracht, die ich momentan trage, sei auch nicht ideal. Aber anyway, nein, er sieht sich schon als Führungsspieler, auch wenn er sich immer so ein bisschen rauswindet auf die Frage. So fing auch mein Film an, den ich über ihn gemacht habe, ein Führungsspieler. Und er wehrt sich immer ein bisschen, aber er sagt auch ganz klar, er wird weiterhin seine Meinung sagen, wenn er der Meinung ist, dass sie da angebracht ist. Und ganz klar, Joshua Kimmich ist eigentlich der heimliche Boss bei den Bayern. Inzwischen von der Leistung her sicherlich einer der stärksten, die es gibt auf der Welt, auf der Rechtsverteidigerposition. 12 Vorlagen in dieser Saison, das ist der zweitbeste Wert in der gesamten Bundesliga und das als Defensivspieler, eigentlich nominell Defensivspieler. Ich sehe ihn ja eher, ich nenne ihn ja nicht mehr rechter Verteidiger, sondern auch wenn man mit ihm spricht und das so ein bisschen definiert, er ist ein rechter defensiver Mittelfeldspieler. So muss man die Rolle ja eigentlich fast auslegen. Er hat oft die meisten Ballkontakte. Wie gesagt, 12 Vorlagen sprechen für sich. Tore macht er auch ab und an. Und selbst wenn er auf der 6 spielt, auch darüber hat er geredet, diesen Philosophiewandel immer wieder, wie schwer das ist, sich im Kopf da umzustellen und wo die Unterschiede sind von den beiden Positionen. Aber auch da gehört er zu einem der Besten, den wir haben in Deutschland. Meine Nationalmannschaft spielt er ja mittlerweile auch auf der 6 häufig. Also ohne Wenn und Aber, die Zukunft des FC Bayern ist Joshua Kimmich. Und er wächst rein, es ist aber auch kein Lautsprecher. Das ist auch keiner, der mit Wortwitz agiert, wie vielleicht Thomas Müller, sondern sachlich, klar, aber auch fit in der Birne. Ich meine, der hat ein 1,7er Abi gemacht irgendwann mal und sagt mir, er wäre normalerweise Lehrer für Mathe und Sport geworden. Jetzt können wir uns darüber freuen, dass er das nicht geworden ist, sondern für Deutschland verteidigt. Und die Bayern werden noch viel Spaß an ihm haben. Ich meine, der ist 24. Da sind noch bestimmt 10 gute Jahre drin. Jetzt ist der Titelkampf ja offen wie nie, ganz davon oder unabhängig davon, ob jetzt man Bayern oder Dortmund den Titel gönnt oder nicht gönnt. Ist das denn im Sinne der Bayern? Letztendlich hatte ja Uli Hoeneß das Ganze ja auch so als Übergangsjahr ein bisschen ausgerufen und eine Transferoffensive angekündigt für den Sommer. Also man war so ein bisschen fast bereit, so klang es raus, dieses Jahr so den Titel abzuschenken. Wenn es jetzt doch wieder klappt, ist das denn alles dann so im Sinne, sagen wir es mal so, oder man hat doch wieder alles richtig gemacht? Naja, die Bayern werden sich nicht gegen Titel wehren, ja. Wenn er ihnen auf dem Silbertablett hingelegt wird, und das passiert ja momentan aus dem Westen raus, dann werden sie nicht Nein sagen. Die ganzen Aussagen von Uli Hoeneß werte ich allerdings als komplettes Alibi. Also ich meine, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, wir wollten das als Übergangsjahr sehen, ist natürlich für mich absoluter Kokolores. Ja, also sie machen ja nicht Profisport mit einem mittelständischen Unternehmen von über 600 Millionen Umsatz und sagen dann, naja, aber dieses Jahr, och, da sind wir auch mal mit zufrieden, wenn wir nur im Mittelfeld irgendwo landen. Das ist ja Blödsinn. Das ist natürlich einfach gesagt mit den ganzen Fehlern und Problematiken, um da abzulenken und auch ein bisschen Alibi zu geben. Also das glaube ich nicht so. Und ich glaube auch, und das hat auch Joshua Kimmich immer wieder betont, dass sie natürlich alle Titel holen wollen. Und die meisten Spieler, die jüngeren Spieler von den Bayern, haben ja noch gar nicht so viele Titel geholt. Goretzka, Kimmich, Süle und Gnabry und wie sie nicht alle heißen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die einen Titel freiwillig hergeben. Und das ehrt Uli Hoeneß ja auch, dass er Robben und Ribéry da jetzt, sagen wir mal, eine Gnadensaison schenkt. Das klingt jetzt ein bisschen sehr negativ. Aber dafür dann Titel zu opfern und das mit der Transferoffensive im Sommer, da müssen wir auch erstmal abwarten, was dann auf dem Papier wirklich passiert. Also zu betonen, wir werden da ganz groß aufschlagen, da bin ich mal gespannt, was heißt denn wirklich ganz groß? Da machen wir uns nichts vor. Die absoluten Topstars werden nicht nach München kommen, Punkt. Das kann sich der FC Bayern abschminken, A vom Geld und B von den Möglichkeiten und Prestige her, gibt es halt nur mal 4, 5, 6 Vereine, die da vor den Bayern stehen und da werden sie sich auch in Zukunft dran gewöhnen müssen. Ja, sie kriegen alles, was sie in der Bundesliga haben wollen und sie kriegen auch alles, was gut ist, was Weltklasse ist, kriegen sie einfach nicht. Und deswegen ist die Ankündigung für mich auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und der Satz, ja, wenn sie wüssten, wen wir schon alles haben, da bin ich aber gespannt, was da nachher dann wirklich auf dem Zettel steht. Also da ist viel Klappern auch gerade dabei und auch immer noch Ablenken von dieser katastrophalen PK, die es da mal gab. Die Führung des FC Bayern ist momentan aus meiner Sicht, naja, zumindest überdenkenswert, sagen wir es mal positiv. Uli Hoeneß lehnt sich weit aus dem Fenster, das ist ja ganz was Neues. Aber wer auf alle Fälle nach München kommt, ist am Samstag der VfL Wolfsburg als zweitbestes Auswärtsteam. Eine sehr, sehr interessante Entwicklung genommen nach den beiden fast Abstiegsjahren. Wird das in München registriert, diese Entwicklung, oder ist das einfach nur das Spiel zwischen Liverpool? Naja, also ich will jetzt nicht abwertend wirken, aber das ist das Spiel zwischen Liverpool. Also für die Bayern steht natürlich das Rückspiel nächste Woche im Vordergrund. Aber durch die Chance, die sie auf einmal in der Liga wieder haben, werden sie natürlich auf keinen Fall da irgendwie Larifari spielen, sondern das nutzen. Und klar wird auch der Verein registriert, aber man guckt natürlich mit einem halben Auge nach Dortmund und mit einem anderen halben Auge nach Liverpool. Das sind im Grunde die Gegner, die momentan zählen für die Bayern. Ja, und zweitbestes Auswärtsteam, ja, das ist aber eine Statistik, die Bayern, glaube ich, wenig interessiert. Und ehrlicherweise, der VfL hat ja auch, wie man so lesen kann in der Presse, sind ja auch genug offene Baustellen gerade, dass man jetzt auch nicht sagen kann, das ist jetzt für die Verhältnisse natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung und eine gute Hinrunde, aber auch eine gute Rückrunde. Aber die ganzen Nebenkriegsschauplätze, die da jetzt meiner Meinung nach ein bisschen unnötig aufgemacht werden, sind ja auch nicht gerade förderlich für das, was da noch kommen soll in dieser Saison. Ich kann das Spiel am Wochenende schwer einschätzen. wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern auch ein bisschen auf Schonung gehen, wobei das bei denen ja immer relativ ist, ja. Also 18 gleichwertige Leute, da kann man auch mal 6 draußen lassen oder 7 in dem Fall, die ungefähr gleiches Niveau haben. Also wir werden es mal sehen, wie die Bayern auflaufen, aber sicherlich ohne Wenn und Aber haben sie Liverpool im Hinterkopf. Ja, das ist die große Bühne, das ist die große Bühne, wo sie sich zeigen können, es geht doch mehr und alle schreiben uns ab und das ist der englische, oder es war der englische Tabellenführer, aber zumindest die Mannschaft der Saison bisher in England, und wenn man die schlägt, und im Übrigen für den deutschen Fußball würde ich es mir auch ehrlicherweise wünschen, wenn man sieht, dass die Dortmunder raus sind, die Schalker sind meiner Meinung nach fast raus aus der Champions League. Ja, Leverkusen hat sich sang- und klanglos verabschiedet aus der Europa League. Dann hätten wir nur noch Eintracht Frankfurt, wenn die Bayern gegen Liverpool auch noch rausgehen. Das wäre für den deutschen Fußball fast ein Desaster. Dann sag mir doch mal, wie es ausgeht am Samstag, bevor wir zu sehr europäisch werden. Wie geht das Spiel aus, Bayern gegen Wolfsburg? Also mit Tipps tue ich mich ja immer schwer, aber ich glaube, es wird ein klarer Sieg für die Bayern. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen in der jetzigen Situation mit den Jungs, die echt wahrscheinlich sehr angestachelt sind aufgrund ihrer nicht mehr Berücksichtigung für die Nationalmannschaft. By the way, war auch in Gladbach waren die Bayern wirklich auch phasenweise richtig gut. Auch Müller war da richtig gut in vielen Situationen. Es kann natürlich sein, dass der wieder draußen bleibt, weil er gegen Liverpool eh nicht spielen darf. Ich glaube, dass die Bayern 3-0 gewinnen werden. Sagt Mario Kottkamp von der Produktionsfirma Yau Media in München und wie wir gehört haben, Experte für den FC Bayern, unter anderem auch erst vor kurzem mit Joshua Kimmich gedreht, und ich danke dir für deine Einschätzung. Danke auch, bis dann. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Unterhalten sich zwei Eintracht Braunschweig-Fans, sagt der eine: Ich habe gelesen, dass 67% der Eintracht Braunschweig-Fans nur einen IQ unter 70 haben. Sagt der andere Eintracht Braunschweig-Fan: Dann wie gut, dass ich zu den anderen 13 gehöre. Faninfos. Und da geht es nochmal um das Spiel in München. Da sei darauf hingewiesen, dass das Spiel gegen die Bayern ausverkauft ist. Und unsere Fanbetreuung rät dringend ab, ohne Ticket nach München zu reisen. Und ja, Fragen zu Eintrittskarten können nur direkt über den FC Bayern getätigt werden. Alle wichtigen Informationen werden am Donnerstag noch über die bekannten Kommunikationskanäle, also heute dann Faninfos zum Thema Faninfos München, veröffentlicht. Ja, mitgefahren werden kann noch beim Fanclub Schlemmerbrüder. Wer da möchte, 5.30 Uhr morgens geht schon los. 05361 779694, wer noch gerne mitfahren möchte nach München. Ja, Malte und ich sind auch wieder mit dabei. Wölfe Radio Arena live aus der Allianz Arena. Wer es nicht nach München schafft, ist dann bei uns bei Wölfe Radio Arena live wieder gut aufgehoben. Werden wir euch dann mit bestmöglichen Infos zum Spiel und drumherum versorgen. Dann schon mal ein Hinweis auf eine Veranstaltung im September, 2. September um genau zu sein. Da gibt es ja den Talenttag für Fußballer des Geburtsjahrgangs 2011 beim VfL Wolfsburg. Da kann man ja sich sozusagen anmelden. 16 bis 18 Uhr findet das statt am Elsterweg. Und ja, da kann man letztendlich dann auch mal gucken, wie man es drauf hat. Und dann sichten die Trainer vom VfL dann die entsprechenden Talente. Und ja, über die App und auf der VfL Wolfsburg Homepage kann man sich dann auch mal ja das Anmeldeformular dann runterladen und ja dann sich anmelden, wenn man möchte, beziehungsweise dann seine Kinder oder sein Kind. Ja, und dann noch ein Thema, was mir auch noch am Herzen liegt, auch weil ich es unter der Woche noch mal gelesen habe, was auch in der Presse thematisiert worden ist. Ja, dass der Zuschauerzuspruch, was ich auch schon mal bemängelt habe, auch gerade bei den Heimspielen, die Mannschaft, die liefert ab. Und ja, die Zuschauerzahl ist verbesserungswürdig, sagen wir mal so, obwohl jetzt gegen Bremen waren ja auch schon wieder 28.000 da. Aber das ist so ein Thema, da sollten wir uns ja ganz stark mit beschäftigen, woran das liegt und was man da auch vielleicht besser machen kann. Die aktive Fanszene stellt da ja einiges auf die Beine, auch gerade was so Auswärtsfahrten angeht. Und ja, letztendlich dann auch, dass die Busse dann vielleicht nicht voll werden, beziehungsweise dann sogar Touren gecancelt werden müssen. Das ist eine sehr traurige Geschichte, wie ich finde. Und ich glaube, dem können wir nur A entgegenwirken, indem die Mannschaft besser spielt, klar und auf Dauer letztendlich dann auch Erfolg hat. Aber ich glaube, wir müssen dann auch noch ein bisschen mehr in die Bresche springen, noch mehr Werbung machen, den Nachbarn, der sich, ja, der vielleicht keinen Bock hat, den doch mal überreden und mal mitnehmen und so weiter und so fort. Oder vielleicht von Seiten des Vereins noch entsprechende Angebote machen. Da gibt es auch bestimmt ja, Ideen. Und da mangelt es eigentlich nicht an Kreativität, wie es denn ja auch ja man gemerkt hat bei der Geschichte mit dem ältesten Einlaufkind. Das war ja auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal. Hat es so in der Bundesliga, glaube ich, in der Form auch noch nicht gegeben. Insofern alle Kräfte bündeln, dass wir auch den VfL für alle Fans wieder so attraktiv machen, dass die mitfahren nach auswärts, dass sie ins Stadion gehen und so weiter und so fort. Deswegen entsprechend ein Appell. Und wenn dann solche Touren angeboten werden, wie von den Schlemmer-Brüdern, Fanfahrten Wolfsburg etc., dann ja, nutzt das bitte auch oder macht da entsprechend auch Werbung für. Ist ja auch mal über die Fanszene aktuell beim VfL Wolfsburg dann einzulesen, wo da die entsprechenden Touren hingehen. Auch was die Frauenmannschaften angeht, da oder die Frauenmannschaft unserer Bundesliga-Wölfinnen, da sind ja auch immer einige Fahrten im Angebot. Ne, am 14. April zum Beispiel in Leverkusen, die Huli-Wölfe organisieren das. Wer mag, kann da gerne mitfahren. Organisierte Fanfahrt dann nach Leverkusen, ja, oder auch nach Lyon. Das sind so Sachen, dass dann Wölfinnen-Family, die das anbieten. Also da ist ganz, ganz viel gebacken und das gehört unterstützt aus meiner Sicht. Deswegen betone ich das auch immer hier gerne wieder und ja, hoffe natürlich, dass dann auch ganz, ganz viele VfL-Fans mitfahren. Der VfL-Podcast. Jo, lange Sendung geworden im Wölferadio, habe ich auch vorher angekündigt, pickepacke voll, drei Gäste und so weiter und so fort. Deswegen mache ich es heute ganz kurz mit der Verabschiedung. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne wieder, wie ihr es gefunden habt. Schreibt gerne Anregungen. Schreibt eure Meinung hier bei wolfsblog.de, schreibt bei Facebook rein. Oder ja, schreibt mir eine E-Mail, lenny@lennynero.de. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns in München sehen. Und ansonsten wisst ihr, was ich sage. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.